Untouchable ist TNT im Game. Sowas wie uns wird man nicht sehen, wie ein Mercedes mit nem BMW im Blade. Sie sind am Haten und sie reden und reden, obwohl sich ihre Themen ähneln, so wie Zähne, Sehne und Szene. Neider stöhnen und windeln, weil sich dieses Level auf ner schwindelerregenden Höhe befindet. Töte mit Lyrics, krass wie viele Blender durch die Welt wandeln. Sie sind oberarm wie ein Körperteil und Geld mangelt. Die Konkurrenz wird jetzt gekillt im Actionfilm. Ich kam von Jugendzentren zu Events und Festivals. Guck, dieser Flow ist so begehrt, doch ich bin ein Dorn in ihren Augen, so als ob ich ein Mafiosi wär. Was für Liebe zeigen, ich bin geballten. Das heißt, ich fahr zu dir und besorg es mies der Alten. Szene voller Zwiegestalten, vorne raucht der Colt, doch hintenrum die Friedensweifen. Wir liefern Scheiben wie Karglas. Du willst Liebe zeigen? Bezahl was. Fast wie im Puff, ich hing nachts in den Club. Hab's anstatt für die Kunst in die Flaschen gepumpt. Und ich kack auf Vernunft mit dem Kopf durch die Wand. Denn die Mucke war da, als die Hoffnung verschwand. Und mein Job macht mich krank. Hinschmeißen denk ich oft genug dran. Doch ich hab keinen Bock auf das Damm. When it all goes down, baby, all we got is us. You can see with weaker. Manchmal wird es hier zu viel für einen Kopf. Ich liebe meinen Job und sie lieben meinen Stoff, doch. Dennoch machen diese Krisen keinen Stopp. Sie wollen Liebe zeigen, doch das soll Liebe sein, Gott. Wieso steckt ihr mich mit diesen Wack MCs in einen Topf? Ich glaube ihnen kein Wort, die Musik ist ein Schrott. Ich glaub, du solltest dich verziehen mit deinem Pop. Du willst Liebe zeigen, schiebe sie dir tief in dein Loch. Ah, Blut und Kasse. Auf diesem Stück am Mann seines Fachs. Hätte ich die Wahl, ich hätte es im Leben niemals anders gemacht. Was für eine Ehre, neben Lack zu flown. Das Maß aller Dinge ist, wenn man ganz oben angekommen ist im Underground. Kredibil und real, ich sag, was ich fühle, trag, was ich will. Statt nach ner Mode geh ich nach meinem Gemüt. Tommy sagte, ich wär der neue Savage, cool. Ich sag, ich bin der alte BK, nur bin ich heute am Start. Bitte vergleich mich mit niemandem in dem Gang. Will Bestätigung und paar dieser Lilanen vor ich geh. Und das ist, was ich mir mit Sicherheit hole. Ihr dachtet wirklich daraus wird nix, ey, ihr Stricher seid hoch. Ich hab schon Props bekommen von Oldschoolern und Wichsern, Newschooler und Hipster, alle überlebt auf meinem Weg. Sah ich Gangster-Rapper twittern. Wenn Kinder sagen, du bist fresh, klingt das ganz schön bitter. Ich bin's bitter, halb Grieche und halb Grieche. Wird zum Halb kriechen, schick Rapper in Wald kriechen. Und auf allen Vieren, Bedeutung von Doggy-Style. Ich komm kurz bei dir vorbei, Rocky 1 bis 3. Untouchable am Mike, Ruhrpott Copyright. Ich hab die Schnauze voll von der Hip-Hop-Polizei. Ich bin down, ah, mit allen Konsequenzen. Neid und Heuchelei sind für mich nur Komplimente. It all goes down, baby, all we got is us. You can see with weaker. Manchmal wird es hier zu viel für einen Kopf. Ich liebe meinen Job und sie lieben meinen Stoff, doch. Dennoch machen diese Krisen keinen Stopp. Sie wollen Liebe zeigen, doch das soll Liebe sein, Gott. Wieso steckt ihr mich mit diesen Wack MCs in einen Topf? Ich glaube ihnen kein Wort, die Musik ist ein Schrott. Ich glaub, du solltest dich verziehen mit deinem Pop. Du willst Liebe